欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sophie, hast du schon Pläne für das nächste Wochenende? Eigentlich nicht. Ich wollte mich nur erholen, aber vielleicht können wir einen Ausflug machen. Gute Idee. Ich habe nachgeschlagen, dass es momentan günstige Züge nach Hamburg gibt. Hamburg klingt toll. Wir könnten uns die Speicherstadt ansehen. Das ist ein historisches Viertel. Genau. Aber wir müssen uns beeilen, um die Tickets zu buchen, bevor sie teurer werden. Stimmt. Ich hoffe, das Wetter ist nicht zu regnerisch. Im Norden regnet es oft. Selbst wenn es regnet, gibt es dort viel zu tun. Die Ausstellung im Miniaturwunderland ist weltberühmt. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Sollen wir die Unterkunft gleich mitbuchen? Ja, ich kenne ein gemütliches Gasthaus in der Nähe vom Hafen, von dem ein Freund erzählt hat. Super. Ich freue mich auf die Abwechslung vom stressigen Alltag. Ich auch. Ich werde die Verbindung jetzt sofort im Internet überprüfen. 这段对话非常实用，我们来看看其中的细节。一开始 Sophie 说她原本只想休息，用了 erholen 这个词。 没错，接着 Lucas 说他查了一下资料，动词是 nachschlagen， 他发现有划算的火车票。 他们想去汉堡著名的仓库城 die Speicherstadt， 由于票价会变贵，所以 Sophie 说要 sich beeilen， 也就是赶快的意思。 汉堡的天气通常比较 regnerisch， 也就是多雨的。即便如此，那里还是有很多 die Ausstellung， 也就是展览可以看。 这是一个很棒的 der Vorschlag， 建议。接着他们讨论到 die Unterkunft， 住宿。Lucas 推荐了一家舒适的 das Gasthaus， 旅馆。 这里有一个文法要点。Lucas 说 ，von dem ein Freund erzählt hat， 这就是带有介词的关联子句。 是的，这里的 von dem 指的就是前面的旅馆，意思是一位朋友提过的旅馆。 Sophie 想要从压力中换换环境，用了 die Abwechslung 这个词。最后 ，Lucas 说他会去 überprüfen。 交通班次， 这里使用了第一未来式 futur i。 Lucas 说 ，Ich werde überprüfen， 由助动词 werden 加上动词原形组成，表示将要执行的动作。 今天的学习就到这里，大家下次见。